durchs Netz geschlichen und habe einen Strich gestrichen. Heute ist mit jedem Reden Schluss. Es reicht mal, ich dringend pinkeln muss. Denn so will ich großes Deutschland nicht. Ihr seid mir viel zu liederlich. Kontrovers, das heißt. Und weil nicht wir regieren sein, der wird hinweg radieren fein. Kinderlos ist hier kein Plan.